Text 21. NGOs der Vernichtung. Gerhard Scheid über Suicide Bombing als neue Form des Antisemitismus. Eine Sendung von Café Kritik. In einem Aufsatz mit dem Titel To Know the Worst über den kategorischen Imperativ Adornos im Zeitalter des Suicide Bombings schreibt Gerhard Scheid in der Zeitschrift konkret: Das Ganze ist das Unwahre, bedeutet das Gegenteil von Alles ist eins. Nicht von ungefähr hat Adorno dem zweiten Teil der Minima Moralia das Motto vorangestellt: Where everything is bad, it must be good to know the worst. Der kategorische Imperativ, den Adorno später in der negativen Dialektik formulierte, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, ist in dieser zweifachen Weise zu verstehen. Zum einen fordert er die Wendung gegen das Ganze, dass es die Bedingung der Möglichkeit von Auschwitz ist. Zum anderen unter dieser Bedingung, solange sie währt, the worst, die Realisierung der Möglichkeit zu verhindern. Das eine ist aber nie vom anderen zu isolieren. Nur wer begreift, dass das Ganze das Unwahre ist, wird nicht verdrängen, dass es das Furchtbarste darin allein geben kann, weil alles im Schlechten verharrt. Was das für eine Beschäftigung mit den Selbstmordattentaten der klerikalfaschistischen Islamisten bedeutet, hat Gerhard Scheid am 14. November 2002 bei einer Veranstaltung von Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft im jüdischen Gemeindezentrum in Wien ausgeführt. Wir dokumentieren im Folgenden seinen Vortrag, in dem er versucht, das Instrumentarium der kritischen Theorie auf die neuen Formen des Antisemitismus anzuwenden. Scheid setzt den NS-Vernichtungsantisemitismus in Beziehung zum arabischen Nationalismus und zum Islamismus und arbeitet Gemeinsamkeiten und offensichtliche Unterschiede zwischen der Nazi-Barbarei und den heutigen Selbstmordattentätern heraus. Es ist eine weit verbreitete Auffassung, das Selbstmordattentat als bloßes Mittel zu betrachten, als Mittel, das mit bestimmten Zwecken nicht unbedingt etwas zu tun habe, etwa mit dem Zweck, die Juden zu vernichten. Es sei ein Mittel, zu dem die Attentäter eben in ihrer Verzweiflung greifen würden, so fragt man also auch, was an den Anschlägen auf das World Trade Center beweisbar antisemitisch gewesen sein könne. Man fragt, wie denn diese Anschläge mit jenen in Israel, nur weil sie sich derselben Mittel bedienen, auf einen Nenner zu bringen wären. Schließlich hätten die beiden Türme des World Trade Center ja nicht in Tel Aviv gestanden. Beziehungen zwischen Al-Qaida und Hamas werden als Spekulationen bezeichnet und die Hinweise auf die Weltanschauung eines der Selbstmordpiloten von New York über die Juden einfach ignoriert. Für Mohammed Atta, so wird von einem, der in Kante berichtet, waren die Juden, also für einen der Selbstmordpiloten von New York, für Mohammed Atta waren die Juden, ich zitiere, die reichen Strippenzieher der Medien, der Finanzwelt, der Politik, und natürlich steckten auch hinter dem Einsatz der Amerikaner am Golf die Juden, hinter den Kriegen auf dem Balkan, in Tschetschenien, überall. Wer waren die Täter in Ägypten, die die Kultur letztlich den gesamten Islam ausrotten wollten? Klar, die Juden. Und das Zentrum des Weltjudentums, so sah es Atta, ist New York. Atta wünschte sich einen Gottesstaat vom Nil bis zum Euphrat, frei von Juden, und sein Befreiungskrieg musste in New York beginnen. Soweit ein Zitat aus dem Spiegel, das über die Weltanschauung von Mohammed Atta Auskunft gibt. Soweit solche Aussagen überhaupt zur Kenntnis genommen werden, setzt sich die Meinung durch, die Anschläge seien gewissermaßen eben auch ein bisschen antisemitisch. Aber über die Täter und ihre Motive wisse man im Übrigen viel zu wenig, außerdem natürlich, dass bittere Erfahrung von Ohnmacht und Unterlegenheit ausschlaggebend sei für die Tat, Ohnmacht und Unterlegenheit zu beseitigen, ihre Absicht. Nur bediene man sich eben falscher Mittel. Wenn auch ich hier von solchen unmittelbaren Hinweisen auf die Weltanschauung der Attentäter und die Zusammenhänge der Gruppen einmal absehe, also die konkreten Zusammenhänge, die beweisbaren Zusammenhänge der Gruppen einmal absehe, so behaupte ich dennoch, die Annahme, dass die Menschen, die im World Trade Center arbeiteten oder an der Ostküste leben, den Tätern darum als Feinde gelten, weil sie in den Augen der Täter entweder zum Judentum gehören oder das Judentum unterstützen, diese Annahme ist prinzipiell nicht zu widerlegen. So wie man abwehrt, die Anschläge vom 11. September als antisemitisch zu bezeichnen, so wenig hat sich, trotz aller zeitgeschichtlichen Forschungsarbeit, durchgesetzt, den Angriff des Dritten Reichs auf die Sowjetunion als antisemitisch zu bezeichnen. Und dennoch war er antisemitisch im doppelten Sinn. Ideologisch, weil der Bolschewismus nach dem Muster einer jüdischen Weltverschwörung als Feindbild geprägt war. Praktisch, weil im Zuge dieses Angriffskriegs die Vernichtung der europäischen Juden vollständig in die Tat umgesetzt werden konnte. Es kommt eben immer auf den gesamten Zusammenhang an, aus dem die einzelne Tat resultiert. Was zunächst aber herausgearbeitet werden kann, ist ein bestimmtes Verhältnis von Täter, Mittel und Opfer. Die Selbstmordanschläge folgen einer Logik, der nicht gerecht wird, wer bloß von Anschlägen oder gar Terrorismus spricht. Die Bezeichnung Terrorismus würde ich überhaupt als Abstraktion im schlechtesten Sinne sehen, wie geschaffen, um von dem abzusehen, was für die Selbstmordmassaker konstitutiv ist. Darum ist es für die Feinde Israels auch ein leichtes, den Spieß umzudrehen und von Staatsterrorismus zu sprechen. Die verschiedenen Gruppen, die sich der neuen Form der Gewalt bedienen, mögen im Einzelnen durchaus unterschiedliche Ziele haben. Das Ziel, das sich aus dem Mittel ergibt, ist aber immer dasselbe: mit dem eigenen Tod möglichst viele Menschen zu vernichten, nicht irgendwelche, obwohl es auf den Einzelnen nicht ankommt, sondern Menschen, die im Kopf der Attentäter auf einen bestimmten Punkt bezogen werden. Dieser Bezug kann direkter oder indirekter sein. Das tschetschenische Selbstmordkommando, das da in Moskau aus einem Theater blitzschnell ein Lager gemacht hat, dieses Selbstmordkommando ist von diesem Punkt weiter entfernt als der Suicide Bomber in Tel Aviv, aber der Bezug selbst ist auch hier vorhanden. Die Russen seien die Brüder der Juden, lassen die tschetschenischen Freiheitskämpfer sich vernehmen, und die Befreiung Tschetscheniens hat wie die von Afghanistan in letzter Instanz den Fluchtpunkt in der Zerstörung Israels als der Zufluchtsstätte der Juden. Die Logik, um die es beim Selbstmordanschlag der Massenmörder geht, kann im Einzelnen als Fortsetzung des Pogroms mit anderen Mitteln, im Ganzen als Privatisierung staatlicher Vernichtungsaktionen betrachtet werden. Die Intention wird ohne direkte Verfügung über das Gewaltmonopol des Staats verfolgt. So hat die Aktion selbst den Anschein von Ohnmacht und bietet sich der Deutung als Verzweiflungstat an. Auch die klassischen Pogrome, ich erinnere daran, auch die klassischen Pogrome wurden stets als Handlungen von desperaten, verschuldeten und hungernden Handwerkern und Bauern gedeutet, wobei die Betonung des verzweifelten Charakters der Taten, deren tiefes Einverständnis mit den repressivsten Interessen des Staats, verdecken sollte. Das moderne Selbstmordracket braucht auch von kleinen Sendern und Videoproduktionen abgesehen kein Propagandaministerium, denn seine Taten sind selbst identisch geworden mit Propaganda und nutzen nach außen hin die internationalen Medien als Reklameapparat. Vor kurzem ist der Shapiro in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau festgestellt, dass über 90% der Kameraleute, die in Gaza und Westbank arbeiten, Palästinenser sind. Sie arbeiten im Auftrag westlicher Stationen und Agenturen, die sich auf diese Weise die gefährliche und auch teure Recherche vor Ort ersparen. Der Sender Al Jazeera, der die Aufgabe im arabischen Raum mit besonderem Geschick erfüllt, realisiert auf solche Weise eine Einheit, die im eigentlich politischen, allen panarabischen und panislamistischen Bewegungen immer misslungen ist. Diese Rackets des heutigen Islamismus, Rackets ist ein Begriff, mit dem ich mich noch beschäftigen werde. Fürs Erste nur eine Übersetzung, Racket könnte man ins Deutsche übersetzen mit Bande. Diese Banden des heutigen Islamismus sind von der Hoffnung auf Vernichtungswaffen förmlich beseelt, vom Sprengstoff, den die Märtyrer der Massenvernichtung am Körper tragen, basteln sich ihre Anhänger Attrappen aus Pappkarton, die sie sich und ihren Kindern umhängen, als wären es Glücksbringer. Ebenso sind die Massenvernichtungswaffen für ein Staatsracket wie das derzeitige Regime im Irak geradezu identitätsstiftend. Sie heimlich herzustellen und vor der internationalen Öffentlichkeit erfolgreich zu verstecken, mit all den Unternehmungen, die dazu kontinuierlich notwendig sind und Mobilisierung bedeuten, also der ständige Transport von einem Ort zum anderen, die stets neu zu entwerfenden Pläne zur Tarnung und so weiter, all das verschafft dem Regime eine Art Aura der Illegalität inmitten des eigenen Staats. Der permanente Ausnahmezustand erscheint hier in einer karnevalistischen Atmosphäre, so drückt das Kanan Makir aus. Die Existenz der Massenvernichtungswaffen und die gegen die Kurden, Schiiten und Iraner bewiesene Bereitschaft, sie einzusetzen, sind Garant dafür, dass der permanente Ausnahmezustand aufrecht bleibt. Die Fixierung auf sie, auf die Vernichtungswaffen, stiftet die Einheit des Ganzen. Thomas von der Ostensacken und Thomas Uwer schreiben in ihrem neuen Buch über den Irak, ich zitiere, Komplizenschaft ist der Beweis, den ein Iraker erbringen muss, um zum Volk zu gehören, das im baathischen Idealfall, also baathisch bezieht sich auf die Baath-Partei, das im baathischen Idealfall über allen anderen Loyalitäten steht, Stämme, politische Organisationen und selbst Familien durchschneidet. In bestimmter Weise gilt das natürlich auch für die Volksgemeinschaft des Dritten Reichs und die Rackets der Nazis, nur dass hier in der Herstellung der Vernichtungswaffen, mit denen man schließlich über die Welt herfiel, die ganze Bevölkerung sich integrierte, die Arbeitslosigkeit aufgesogen und die Krise bewältigt werden konnte, und zwar in der Vorbereitung von totalem Krieg und Massenmord. Im Irak machen die Vernichtungswaffen auf andere Weise Arbeit, handelt es sich doch hier um einen schlanken Staat der Elendsverwaltung und er hat sich durch die notwendig gewordene Einstellung auf die Sanktionen nach dem Zweiten Golfkrieg in dieser Weise sogar noch perfektioniert. Der permanente Ausnahmezustand, in dem sich der Irak gegenüber den USA und der UNO einrichtet, ist ein anderer als der im Dritten Reich. Er schafft keine Arbeitsplätze, er erlaubt nicht die Mobilisierung zum totalen Vernichtungskrieg, sondern die zum regionalen Vernichtungskrieg. Er lässt den Staatsführer nicht an der Spitze einer Macht auftreten, die Weltherrschaft glaubhaft beanspruchen kann, wie das in Deutschland der Fall war, sondern nur als heroischen Partisanenführer im Kampf gegen die Globalisierung. Saddam Hussein zeigt sich gerne mit der Knarre in der Hand und schießt in die Luft, auf seinem Kopf der Hut des Zivilisten. Ein Modell übrigens, wie es etwa der Spießer in Mitteleuropa gerne trägt. Das ist vielleicht ein passendes Bild für die privatisierte Form, die der Vernichtungswahn angenommen hat. Ein Staat wie der Irak scheitert darin, die Vernichtung als Gewaltmonopol auch nach außen zu tragen und den totalen Krieg nicht nur anzukündigen und anzuzetteln, sondern auch zu Ende zu führen. Dort, wo er scheitert, treten die Selbstmordattentäter in Aktion. Sie realisieren jeder für sich, eingebunden in Gruppen, aber relativ unabhängig von den wirklich existierenden Staaten, was einmal die deutsche Volksgemeinschaft mit dem eigenen Staat vollkommen verwachsen umzusetzen wusste. Vernichtung um jeden Preis als Antwort auf die Krise. Die Voraussetzungen jedoch könnten eben verschiedener nicht sein. Und hier liegt eben auch das Wahrheitsmoment jenes von den Märtyrern am eigenen Leib vorgeführten Ausdrucks von Ohnmacht. Es liegt im Vergleich, dieses Wahrheitsmoment liegt im Vergleich zur totalen Macht des nationalsozialistischen Vernichtungsapparats. Auf der einen Seite hat man ja hier eine im Ökonomischen einzigartig homogen strukturierte Nation auf dem Sprung zur Weltmacht mit einem industriellen Potenzial und einer Produktivität ohnegleichen, Deutschland vor den beiden Weltkriegen. Auf der anderen Seite eine kaum zu überschätzende Heterogenität in und zwischen Staaten, die allesamt außerhalb der Metropolen des Kapitals situiert sind, von denen jedoch einige vor allem aufgrund der Bedeutung der Erdölproduktion ziemlich weit oben, die anderen aber weit unten auf der Stufenleiter des Reichtums stehen. So sehr die gesellschaftliche Lage in den Heimatländern von politischem Islamismus auf der einen Seite und deutscher Ideologie auf der anderen Seite also differiert, so sehr hat sich natürlich auch die Konstellation von Weltmarkt und Nationalstaat überhaupt gewandelt. Im Heft Nummer 9 2002 von Konkret ergänzt Scheidt seine Überlegungen zum Suicide Bombing mit Ausführungen zur Totalitarismustheorie und zum Scheitern der Linken angesichts eines sich global artikulierenden Vernichtungswahns. Er schreibt: Wenn Anti-Imps und Neonazis einander näher kommen und bestimmte Artikel aus der jungen Welt bei der jungen Freiheit Lob erhalten, dann scheint die Totalitarismustheorie sozusagen post festum Plausibilität zu gewinnen. Die späte Selbsterkenntnis, dass Linke Antisemiten sein können, hat ja auch den Staatskommunismus ins rechte Licht gerückt. Die antisemitischen Tendenzen nach der Oktoberrevolution wären als Folge davon zu begreifen, dass die erhoffte Weltrevolution ausblieb und dieser Sozialismus den Staat eben nicht abschaffen wollte oder konnte. Das stellt ihn aber noch nicht mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe. Der Antifaschismus garantierte hier vielmehr eine beschränkte Form von Rationalität, der auf totale Vernichtung angelegte NS-Staat von Anfang an gespottet hat und die sich zuletzt in dessen Niederschlagung bewährte. Dem Bündnis mit den westlichen Alliierten folgte der Kalte Krieg gegen sie, der jedoch wie eine Art negatives Bündnis wirkte. Die Prämissen jener restringierten, weil staatlich vermittelten Vernunft wurden unter der beständigen Drohung, Konflikte mit atomaren Massenvernichtungsmitteln auszutragen, beibehalten. Anders gesagt, der Wahn, der auch im sozialistischen Staat den Staatsbürger erfassen und im Pogrom kulminieren konnte, fand bestimmte Grenzen, die durchaus mit den Notwendigkeiten einer staatlichen Ordnung zusammenhingen. Einer Ordnung, die eben nicht auf totale Vernichtung ausgerichtet war, sondern kontinuierliche Reproduktion zu sichern suchte. Auf diese Weise konnte die Sowjetunion bei aller Unterstützung der Aggressionen gegen Israel innerhalb der arabischen Welt ein gewisses Gegengewicht zum politischen Islamismus bilden, der sich am Erbe des Nationalsozialismus immer sehr interessiert zeigte. Die realsozialistische Macht mit ihrem Bündnissystem erlaubte in bestimmten Grenzen die Regulierung der Konflikte. Kriegshandlungen wurden zwar keineswegs verhindert, konnten aber immer wieder eingedämmt werden. Intifada bedeutete Steine werfen, nicht Suicide Bombing. Das Paradox des Sozialismus in einem Lande also lautete: Die Existenz des Staates, deren Legitimierung auf Antisemitismus nicht verzichten konnte, setzte ihm selbst auch nach außen wie nach innen gewisse Schranken. All das hat sich nach 1989 erledigt. Da der Sozialismus so gut wie keinen Staat mehr besitzt, droht tatsächlich die einst entscheidende Differenz zu verschwinden. Und die totalitarismustheoretische Gleichsetzung, so falsch sie für die Periode zwischen 1917 und 1989 ist, so wahr ist sie als Menetekel der Linken. Zeichen dafür, was diese Linke im Begriff ist zu werden, eine Hilfstruppe des Vernichtungswahns. Allerdings hat sich damit ebenso die Position des Westens verändert. Die Rationalität der zunächst antifaschistischen, dann antikommunistischen Supermacht kann sich unter den neuen Bedingungen ihrerseits nicht einfach ungebrochen fortsetzen. Meint die Solidarität mit Israel in der Identifikation mit den Vereinigten Staaten vollständig aufgehoben zu sein, so ist sie doch nicht mehr bedingungslos und überschätzt tendenziell die dem Westen noch mögliche Rationalität. Denn diese Berechenbarkeit war eben auch gebunden an eine historische Konstellation, an das Bündnis und die Feindschaft mit der Sowjetunion. Das extreme Schwanken der US-amerikanischen Außenpolitik im Falle Jugoslawiens in den 90er Jahren kann jeden das Gruseln lehren, der bereit ist, in die Situation der im Kosovo lebenden Roma sich hineinzudenken. Einer Linken, die solchermaßen jeden Halt verliert, bleibt der kategorische Imperativ Adornos ein Stein des Anstoßes, weil er den Bezug auf Auschwitz unabdingbar festhält. Wer sich darauf beruft, dem wird unterstellt, dem sinnlosen Morden nachträglich einen Sinn zu geben. Dabei ist den Opfern der Sinn längst untergeschoben, indem nie wieder Auschwitz als Rechtfertigung für Staat und Kapital in Dienst genommen wird. Jeder und jede müsste wissen, dass es aus diesem Zusammenhang keine Ausflucht gibt, wenn auch keineswegs alle in gleicher Weise in ihn verstrickt sind und die eingebildete Schuld des überlebenden jüdischen Opfers wie die Lage des weiterhin vom Antisemitismus Betroffenen mit der tatsächlichen Schuld des narzisstischen Täters und der Position des sekundären Antisemiten an keinem Punkt zusammenfällt. Die von diesem Zusammenhang nur etwas ahnen, sich aber hüten, ihn bewusst zu machen, werden regelmäßig wütend, wenn jemand ihn ausspricht. So wie der linke Antisemit zwangsläufig bei Israel rabiat wird, da dessen bloße Existenz den Zusammenhang zwischen der Vernichtung der Juden und der Gesellschaft von heute evident werden lässt. Über Auschwitz sprechen heißt immer, sich der Gefahr aussetzen, dem, was das Wort bezeichnet, Sinn zu geben. Und eine wirkliche Befreiung der Gesellschaft wäre eine, die vom Zwang, den Opfern Sinn zu geben, befreit, aber dennoch in der Erinnerung an sie, im Eingedenken, ihr Bewusstsein gewinnt. Sie scheint heute ferner denn je. Ein Denken allerdings, das sich seiner Voraussetzungen bewusst werden soll, müsste wenigstens in der Realität selbst diesen Zwang zum Sinn erkennen. Etwas also, das von ihm nicht einfach durchgestrichen und weggeschwiegen, sondern nur darin negiert werden kann, dass es in seiner Notwendigkeit für das falsche Ganze kenntlich wird. In der deutschen Linken gab es kaum je einen Versuch, jenen aus der postfaschistischen Konstellation notwendig entspringenden Selbsthass in eine Form zu bringen, die Reflexion ermöglicht, die Schuldgefühle nicht abzuwehren, sondern in Selbstmisstrauen zu verwandeln, wie Jean-Marie es einmal forderte, und mit dieser Forderung ganz allein blieb. Stattdessen entwickelt man verschiedene Formen der Rationalisierung, denn Bewusstsein soll dabei stets die Illusion vermittelt werden, entweder restlos außerhalb des von ihm betrachteten Zusammenhangs zu stehen, sodass es auch den Widersprüchen darin enthoben wäre und von Parteinahme erlöst, oder, was dasselbe ist, ganz in ihm unterzugehen. So viel einerlei war nie, sei es unter dem Begriff der Globalisierungsfalle, des imperialistischen Weltpolizisten oder der finalen Krise der Warenproduktion. Wo diese Linke auch hinsieht, sie erkennt immer nur dasselbe und begreift am Ende nichts. Gegen ein solches Sein im Einerlei wäre strikt darauf zu beharren, dass unter dem Gesichtspunkt von Auschwitz Unterscheidungen ebenso möglich wie notwendig sind, dass also der kategorische Imperativ Adornos wirklich einen Sinn hat, ohne Auschwitz darum einen Sinn zu geben. Soweit Gerhard Scheidt in seinem Aufsatz »To know the worst«, in konkret 9/2002. In seinem Vortrag versucht Scheidt, den Begriff des »Rackets«, wie er von der kritischen Theorie geprägt wurde, für die Analyse des Suicide-Bombings fruchtbar zu machen. Gemeinsamkeit und Differenz zwischen, wenn man so will, den alten und den neuen Formen des Antisemitismus ließen sich vielleicht mit diesem schon verwendeten, aber noch nicht bestimmten Begriff des Rackets aufschlüsseln. Racket bedeutet ursprünglich Erpresserbande, ebenso aber auch Selbsthilfegruppe und Wohltätigkeitsverein. Und in dieser charakteristischen Doppeldeutigkeit wurde er auch von der kritischen Theorie aufgegriffen. In den späten 30er, frühen 40er Jahren. Max Horkheimer hat ihn vor allem verwendet, um die mit dem Nationalsozialismus anbrechende Ära zu charakterisieren, zu analysieren. Und wesentlich ist natürlich bei dieser Verwendung des Begriffs die Politisierung der Bandenstruktur, die Horkheimer im Auge hat, ihre Legierung mit staatlicher Herrschaft. Das war, würde ich sagen, so etwas wie das Missing Link für die kritische Theorie des Staats. Denn wenn man den Nationalsozialismus analysiert hat damals, dann kam man eigentlich immer zu einem sehr zwieschlächtigen Ergebnis. Das zeigen die Veröffentlichungen im Umkreis des Instituts für Sozialforschung. Also der Nationalsozialismus, der auf der einen Seite wie ein monolithisch strukturiertes Staatssubjekt Kapital erscheint. Staatssubjekt Kapital ist ein Begriff von Heinz Langerhans in diesem Zusammenhang. Also erscheint als ein vollkommen integriertes und alles integrierendes Gebilde totaler Durchstaatlichung, entpuppt sich auf der anderen Seite als ein in sich vollkommen zerfallenes, als ein Unstaat und ein Chaos, so hat das Franz Neumann ausgedrückt, auch ein Theoretiker im Umkreis des Instituts, als ein Unstaat und ein Chaos, worin die Rackets in rasenden Konkurrenzkämpfen die Vernichtung vorantreiben. Im Suicide-Bombing kulminiert hingegen eine gesellschaftliche Ordnung, in der jene Seite des integrierten und alles integrierenden Staatssubjekts zur Gänze weggefallen scheint. Das macht es den westlichen Ideologen auch so schwer, den Totalitarismusbegriff einfach weiter anzuwenden wie einst im Kalten Krieg. Darum muss George Bush dumpf moralisierend vom Krieg gegen das Böse sprechen, wenn er Bin Ladens Al-Qaida-Racket ins Auge fasst und angesichts von eher disparaten autoritären statt homogenen autoritären Gesellschaften von Schurkenstaaten sprechen. Aber in Wahrheit handelt es sich um eine Art Inversion. Was einmal als totaler Staat behauptet werden konnte, ist in den Rackets aufbewahrt, als gemeinsames inhaltliches Telos jeder einzelnen Handlung, die nunmehr aber in privatisiert vereinzelter Form vollzogen wird, sei es von Hisbollah, Hamas, Al-Qaida oder wie die Selbstmord-NGOs alle heißen. Soweit sich die Rackets überhaupt zum Gewaltmonopol des Staats zusammenschließen und verallgemeinern können, und das ist ja meist das erklärte Ziel, das propagandistische Ziel, das verkündet wird, sich zum Gewaltmonopol des Staats zusammenzuschließen, soweit sie das können, fehlt ihnen das ökonomische Potenzial, die Vernichtungsanstrengung als Staat nach außen hin fortzusetzen. Und so sieht sich ein solcher Staat längerfristig darauf reduziert, wieder nur einzelne Rackets zu unterstützen mit Geld und Waffen, die außerhalb des eigentlichen Gewaltmonopols, aber in zum Teil sehr enger Verbindung mit der Bevölkerung operieren. Nur den Islamexperten erscheint es paradox, dass ausgerechnet jene Gruppen, die das umfassendste Sozialprogramm bieten, auch jene sind, die Selbstmordattentate forcieren. Jede Bande organisiert ein kleineres oder größeres Netzwerk der Wohlfahrt, das sich ökonomisch aus verschiedenen Quellen speist, von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft der reicheren arabischen Staaten, von Spendengeldern der NGOs und GOs aus aller Welt und Beiträgen aus dem Topf der EU- und UNO-Organisationen und so weiter. Auf dieser Basis verwirklichen die Rackets relativ unabhängig vom Staat die Anforderungen, die heute aus der Sicht der Finanzmärkte und der Weltbank an den Staat in einer Armutsregion gestellt werden. Also in dieser Hinsicht sind sie durchaus sehr funktional. Sie verwalten die Armut und bleiben privat. Der schlankeste Staat ist die Verbrecherbande. Aber Bande ist nicht gleich Bande, so wie Religion nicht gleich Religion. Diese NGOs der Vernichtung, die im arabischen und islamischen Raum in Aktion getreten sind, verbinden die Organisation der Wohlfahrt, die sie im Kleinen gewähren können, mit dem Selbstopfer im Großen. Während etwa eine Organisation wie die Mafia von den Leuten Schutzgeld verlangt, verbunden mit Morddrohungen, die auch wahrgemacht werden, treiben die Selbstmordrackets umgekehrt in den Familien das Recht auf das Leben der Söhne und Töchter ein und zahlen hinterher dafür ganz beachtliche Summen. Organisieren aber auch einen regelrechten massenmedial wie traditionell vermittelten Kult, um den Verlust des Familienmitglieds wie einen Kredit zurückzuzahlen. In Zeitung, Rundfunk, Fernsehen werden die Namen der Märtyrer gepriesen und von ihren Taten und ihrem Tod berichtet. Die Prediger in den Moscheen halten sie den Lebenden als Beispiel vor. Eigene Formen der Feier werden institutionalisiert, eine besondere Kleidung entworfen und spezielle Begriffe geprägt. So erhalten etwa die Witwen oder Witwer der Märtyrer eigens geschaffene offizielle Titel und so weiter. Zugleich wissen sich die Hinterbliebenen und alle, die sich mit der Vernichtungstat identifizieren, in einem Netz von sozialen Organisationen aufgehoben, zu dem ebenso Kindergärten und Schulen wie Krankenhäuser und Verbrauchergenossenschaften zählen. Ohne die Einheit von Partei und Staat schaffen diese weit verzweigten Gruppen, was im Dritten Reich KdF und Arbeitsfront, Wehrmacht und HJ leisteten. Die Unterordnung aller Aspekte der individuellen Reproduktion der Bevölkerung unter das gemeinsame Ziel der Vernichtung. Je mehr sie von der individuellen Reproduktion in ihre Hand bekommen, desto schwieriger ist es für den Einzelnen natürlich, dem auf Vernichtung ausgerichteten gesellschaftlichen Zusammenhang zu entgehen, ganz abgesehen von der unmittelbaren Gewalt, die rücksichtslos gegen diejenigen angewandt wird, die als Verräter, Kollaborateure gelten oder auch einfach nur andere Lebensformen als die von den politischen Banden vorgeschriebenen für sich selbst durchsetzen möchten. Die Rackets versprechen eine individuelle Krisenlösung für die jeweilige Familie, wenn deren Mitglieder bereit sind, dafür zu geben, worauf der Staat immer schon Anrecht erhob. Karl Schmidt hat dafür den Satz geprägt, die politische Einheit muss gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen. Bei einem technischen Standard, der kleine Massenvernichtungswaffen herzustellen erlaubt, und diese Tendenz ist ja zu beobachten, bei einem technischen Standard dieser Art ist jedoch die Verschlankung des Vernichtungsstaats auf Dauer wenig beruhigend. Wie die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduziert werden darf, Daniel Goldhagens Studie hat ja darauf nachdrücklich aufmerksam gemacht, wie die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduziert werden darf, so falsch wäre es, prinzipiell davon auszugehen, dass eine mögliche Wiederholung von Auschwitz in denselben Formen stattfände und das heißt auch im selben Zeitraum. Gerade der schleichende Charakter, für den das Selbstmordattentat steht, verdunkelt hier alles. Scheidt analysiert die Rolle der Religion im aktuellen barbarischen Aufstand gegen die realen wie eingebildeten Zumutungen der Moderne und setzt Islam und Christentum bezüglich des Antisemitismus miteinander in Beziehung. Von der Phänomenologie des Selbstmordattentats aus, wie sie hier angedeutet wurde, von dieser Betrachtung des Phänomens an sich aus, erscheint die islamische Religion selbst eigenartig nachgeordnet. Das vielberedete Paradies mit den Jungfrauen, wohin sich der Selbstmordattentäter qua Vernichtung transferieren möchte, ist sekundär. Primär ist das Mittel, die Vernichtung, gemeinsames Programm aller Rackets im Kampf gegen Israel, seien sie nun ursprünglich religiös motiviert oder säkular ausgerichtet. Der Erlösungsglaube ist, ähnlich wie im Verhältnis von Christentum und Nationalsozialismus, von der positiven Religion in gewisser Weise verselbstständigt und geht in der Vernichtungsaktion selber auf. Suicide Bombing müsste demnach eigentlich Sacrifice Bombing heißen. Um aus dem gegenwärtigen Zustand der Not erlöst zu werden, gilt es dem Wahn zufolge einen metaphysischen Feind physisch zu vertilgen, denn dieser Feind verkörpert die ungreifbare Herrschaft des Kapitals, die Herrschaft des Kapitals, die nicht zu Bewusstsein kommen darf. Der positive Zustand, der damit erreicht werden soll, verliert demgegenüber deutlich an Gewicht. Die physische Vernichtung wird wichtiger als der metaphysische Zweck. Darin haben die neuen Märtyrer, würde ich sagen, den historischen Islam hinter sich gelassen. Dass die Vernichtung keine Grenzen kennt, die Erlösung nichts als Vernichtung beinhalten könnte, kalkuliert diese negative Form der Heilserwartung von Anfang an ein und bestätigt es in der Bedeutung, die der Planung bei der Opferung der eigenen Person zukommt. Statt ins Paradies kommt sie eigentlich aufs Videoband. Der Islam ist aber nicht zufällig geeignet, zur Alltagsreligion des Selbstmordattentats zu werden. In seiner Genese dem Christentum eng verwandt, was die Abwehr des Judentums betrifft, aber dafür disponiert, die Religion von Gemeinwesen zu werden, die massenhafte Armut nicht mildern oder gar beseitigen, sondern nur verwalten und legitimieren können, bietet der Islam die besten Voraussetzungen für den Export des Antisemitismus aus dem Abendland an die Peripherie. So gemäßigt ursprünglich sein antisemitisches Potenzial im Vergleich zum Christentum erscheint, so wenig Widerstand kann er in seiner fundamentalen, das Christentum noch übertreffenden Entwertung des Diesseits dem Vernichtungswahn entgegensetzen, der ihm vom Nationalsozialismus angetragen wird. Der Islam kann auch insofern als Alltagsreligion des Suicide-Bombing sich behaupten, als er mit der Kriegsvorstellung des Dschihad die geeignete Ideologie und mit der Scharia die optimale Rechtsform für die Rackets ausgebildet hat, in einem ähnlichen Sinn, wenn man diesen Vergleich weiterziehen will, in einem ähnlichen Sinn wie das Christentum in seiner europäisch-katholischen und deutsch-lutherischen Ausprägung als ideologische Voraussetzung des Nationalsozialismus begriffen werden muss. Der heilige Krieg des Islam meint keinen Krieg im gewöhnlichen traditionellen Verständnis, obwohl er diesen gewöhnlichen Krieg auch nicht unbedingt ausschließt. Der Staat ist für die konkrete Durchführung des Dschihad nicht unbedingt erforderlich. Zum Dschihad können ebenso Privatleute aufrufen, also nicht nur Repräsentanten des Gewaltmonopols. Der Kampf, der das Selbstopfer als Selbstmordattentat einschließt, dient der Erweiterung der muslimischen Gemeinschaft und der Ausdehnung ihrer Macht. Das islamische Recht wiederum entwickelten die Theologen und Gelehrten im Unterschied zu den Rechtsgelehrten des Abendlands in relativer Unabhängigkeit von staatlichen Autoritäten. Darum ist das System der Scharia besonders stark in allen Bereichen des Alltagslebens ausgeprägt, also vor allem Familie und Eheleben. Weniger jedoch in dem im engeren Sinn staatlichen Domänen, die in der Moderne maßgeblich geworden sind, also etwa Verwaltung und Fiskus. Auf diese Weise ist prinzipiell ein Nebeneinander mit dem modernen europäischen Recht relativ reibungslos möglich, wenn man sich an eine gewisse Arbeitsteilung hält. Die Scharia richtet die Individuen im Alltag zum Selbstopfer zu. Das beinhaltet die besondere Erniedrigung der Frauen, die in geschlechtliche Leibeigenschaft gezwungen sind, und die absolute Ächtung der Homosexualität. Die bekannten Strafen, die für Frauen und Homosexuelle vorgesehen sind und in immer umfangreicherer Form praktiziert werden, haben, wie die Verhältnisse, für die sie einmal erfunden worden waren, ihren barbarischen Charakter durchaus gewandelt. Die Menschen, die der Scharia zuwiderhandeln, werden nicht mehr allein darum verstümmelt und zu Tode gebracht, weil sie gegen ein Recht verstoßen haben. Das ist gewissermaßen der Anlass. Sie werden gefoltert und müssen sterben, weil an ihrem Leid und ihrem Tod die Gemeinschaft erlebt, der kollektive Narzissmus ausagiert werden kann, ein Erlebnis, das die durch die bürgerliche Gesellschaft verwandelten staatlichen Formen nicht mehr ohne weiteres bieten können. So organisiert die Scharia im Alltagsleben unmittelbare Identität auf andere Weise als der Nationalsozialismus. Während der Nationalsozialismus unmittelbar in die Arbeitsgesellschaft eingreift, setzt der Islamismus bereits jenseits der bürgerlichen Gesellschaft und der Warenzirkulation auf der Ebene der Elementarform des Staates, auf der Ebene der Familie an. Während der Nationalsozialismus noch gewaltige Massen von Arbeitern integrieren musste und integrieren konnte, um sein Vernichtungswerk in Gang zu setzen, brauchen diese politischen Banden nur Nachwuchs für permanentes Suicide-Bombing. Der Arbeitsdienst entfällt von der Familie direkt in den Dschihad. Die Volksgemeinschaft erlebt der vereinzelte Dschihad-Genosse nur noch, wenn er Gelegenheit zum Lynchmord an einer Ehebrecherin bekommt oder wenigstens bei ihrer öffentlichen Hinrichtung zusehen kann oder eben, wenn über ein Selbstmordattentat berichtet wird. Die Zugehörigkeit zur islamistischen Gemeinschaft ist im Unterschied zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft vom Einsatz der Arbeitskraft von vornherein so gut wie unabhängig. In ihr, in dieser islamistischen Gemeinschaft, fühlt sich gebraucht und nicht überflüssig, wer keinerlei Aussicht mehr auf einen Arbeitsplatz hat. Was ihn aber außerhalb dieser ideellen Gemeinschaft und reellen Bande bedroht und der Überflüssigkeit preisgibt, die kapitalistischen Verhältnisse oder besser gesagt das Kapitalverhältnis, also das, was heute mit dem Begriff der Globalisierung verschleiert wird, das projiziert er auf eine andere Rasse, unter Anführungszeichen auf ein Gegenvolk, und hier trifft sich die islamistische Gemeinschaft wieder mit der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Wie sah es doch Mohammed Atta, der Selbstmordpilot vom 11. September? Die Juden, das seien die reichen Strippenzieher der Medien, der Finanzwelt, der Politik, und natürlich steckten auch hinter dem Einsatz der Amerikaner am Golf die Juden, hinter den Kriegen auf dem Balkan, in Tschetschenien, überall. Abschließend beschreibt Gerhard Scheidt das prekäre historische wie aktuelle Bündnis der Nazis mit dem politischen Islam und bestimmten arabischen Gruppierungen. Das reale Bündnis zwischen Nazis und Islam blieb aber bekanntlich ein sehr prekäres Bündnis, und das hat mit der strukturellen und ideologischen Verschiedenheit der Bewegungen zu tun. Die Nazis konnten nicht über ihren eigenen Schatten springen und ihre Rassentheorie im Fall der Araber aufgeben, die nun einmal als relativ minderwertige Rasse festgeschrieben waren. Für die Nationalsozialisten stellten die Araber kaum mehr als eine Manövriermasse im Kampf gegen die Juden dar. Die Islamisten wiederum auf der anderen Seite hatten immer einen religiösen Begriff von Volksgemeinschaft. Die Umma als Gemeinschaft aller gläubigen Muslime, der die Deutschen eben nicht angehörten. Was beide vereinte, war derselbe Begriff von einem Gegenvolk. Wenn dieses Volk vernichtet würde, wäre die eigene Gemeinschaft erlöst. Im Koran sind die Juden zwar zusammen mit den Polytheisten als die feindlichste Gruppe der Ungläubigen gekennzeichnet, aber sie sind eben nur eine feindliche religiöse Gruppe, so wie sie in Palästina der Neuzeit zunächst nur eine bestimmte Gruppe von Einwanderern und Kolonisatoren waren. Der Kampf gegen diese Gruppe mag eine Priorität gebildet haben unter den Arabern, er war aber nicht die Voraussetzung für die Erlösung der Muslime aus der Knechtschaft. Also hier hat sich ein ideologischer Mechanismus vollzogen. Hier hat sich eine bestimmte Konstellation ergeben, die ganz fatal an die Konstellation in der frühen Neuzeit in Europa erinnert. Also hier haben sich gewissermaßen ideologische Prozesse wiederholt, die ursprünglich in Europa stattgefunden haben. Ein ideologischer Prozess, der es erlaubt hat, der Konfrontation mit der Obrigkeit, also in der frühen Neuzeit die feudal-absolutistische Obrigkeit, in der Zeit, in unserer Zeit, jetzt also im frühen 20. Jahrhundert, die britische Kolonialmacht. Also dieser ideologische Prozess hat es erlaubt, der Konfrontation mit der Obrigkeit auszuweichen, indem man die Juden als Verkörperung dessen fantasierte, was hinter den negativ empfundenen Erscheinungen der neuen Verhältnisse steckt. Das Bündnis zwischen Islamismus und Nationalsozialismus war eben darum am festesten dort, wo es um die Vernichtung der Juden ging. Dafür steht der seit Beginn der 20er Jahre amtierende Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, der ebenso mit der Muslimbrüderschaft wie mit den irakischen Putschisten verbrüdert war. Der Mufti von Jerusalem ist, und darauf macht Matthias Künzel in seinem neuen Buch nachdrücklich aufmerksam, dieser Mufti von Jerusalem ist die zentrale politische Integrationsfigur des Islamismus von der Gründung der Muslimbrüderschaft bis zum Werdegang Yasser Arafats. Seine direkte Beteiligung an der Judenvernichtung ist inzwischen gut dokumentiert, was aber nichts daran ändern konnte, dass sie innerhalb der Linken und der deutschen Islamwissenschaften weithin ignoriert wurde. Weniger gut dokumentiert ist, dass er dafür nach dem Untergang des Nationalsozialismus weder von der westlichen noch von der östlichen Siegermacht zur Rechenschaft gezogen wurde. Beim Mufti von Jerusalem war es gewissermaßen die konventionelle religiöse Funktion, die seine Unabhängigkeit von den real existierenden Staaten ermöglichte und darum auch erstaunliche politische Flexibilität in der kontinuierlichen Verfolgung antisemitischer Ziele. In Organisationen wie der Muslimbrüderschaft wuchs hingegen eine Form, eine eigene Form heran, eben das, was ich mit dem Begriff des Rackets versucht habe zu charakterisieren, die gerade auf jene Unabhängigkeit und Flexibilität hin strukturell ausgerichtet war. Die Muslimbrüderschaft ging nicht im Staat auf wie die NSDAP, sie operierte unabhängig vom Gewaltmonopol, relativ unabhängig vom Gewaltmonopol mit ihrer eigenen Rechtsprechung. So stellte sie zwar aus ihren Reihen die Mehrheit der Offiziere, die in Ägypten putschten, darunter den neuen Staatsführer Nasser selbst, aber als sich Nasser unter den Einfluss der Sowjetunion geriet, wahrten die Muslimbrüder ihre Unabhängigkeit und die islamistischen Kräfte konnten ihre Strukturen weiterentwickeln, ihre Racketformen erproben und ihre Unterwanderungsaktivitäten entfalten. Diese Konstellation von Bruderschaft auf der einen Seite und Staatsführung auf der anderen Seite, also NGO und GO, kehrt ständig wieder im Verhältnis von Fatah und PLO zum Beispiel oder eben auch in dem Verhältnis von Hamas und PLO. Immer trägt längerfristig die NGO den ideologischen Sieg davon und prägt die wenigstens ansatzweise säkular orientierte Organisation um. Dieses Sacrifice Bombing, mit dem die Hamas 1994 begonnen hat, war ja auch das entscheidende Mittel, sich gegenüber der PLO zu profilieren. Es wurde von den anderen, ursprünglich nicht unbedingt religiös dominierten Organisationen übernommen. Mit der Gründung des Staats Israel hat sich die Konstellation des Antisemitismus in gewisser Weise verkehrt. Und sie hat sich zwar verkehrt und ist doch identisch geblieben. Denen man immer vorwarf, dass sie keinen Staat hatten und auch nicht haben könnten, weil sie zum Opfer für den Staat nicht fähig seien, Gerade sie bauten nunmehr einen einheitlichen Staat auf, den sie auch erfolgreich gegen alle Angriffe von außen verteidigten. Die, die den Hass auf die Juden jetzt am meisten schürten, konnten hingegen das erstrebte, homogene, alle Antisemiten der Region umfassende Staatsgebilde nicht hervorbringen, sondern immer nur einzelne Staaten, die entweder mit äußerster innerer Gewalt zusammengehalten werden oder in Bandenkriegen zerfallen und untereinander kein wirklich stabiles, erfolgreiches Bündnis zusammenbringen. Im Vergleich zum deutschen Nationalismus kommt es zu keiner wirklichen Homogenisierung. Gerade dieses in sich Zerfallene aber, das Nation nicht erreichen und Homogenität nicht herstellen kann, aber auf Homogenität und Nation umso fanatischer zielt, ist auf eine neue, intensive Weise auf Antisemitismus ausgerichtet. Diese eine Projektion ist noch imstande, die entscheidende Vermittlung zu leisten. Das als metaphysischer Feind fantasierte Judentum ermöglicht die innigen Beziehungen der konkurrierenden Banden zueinander und zu den existierenden Staaten, die Beziehungen der Rackets und Regierungen zur jeweiligen Staatsbevölkerung, der reichen Bürger zu den armen Massen, der stabilen Staatsgebilde zu den zerfallenden Semistaaten. Mit einem Wort, der Antisemitismus schafft jene Identität, die alle Gegensätze der Region unter sich vereint, die Einheit in der Zersplitterung. Er schafft sie, indem er sie wie eine Waffe auf Israel und dessen Schutzmacht ausrichtet. Diese eigenartige Konstellation im Islamismus führt umgekehrt aber dazu, dass jenes absolute Feindbild, das allein Einheit stiften kann, selbst nicht mehr so homogen erscheint und genau definiert wird, wie es den europäischen Antisemitismus kennzeichnet. Es gibt keinen Arierparagraphen und keine Nürnberger Gesetze, denn auf dieser organisatorisch kodifizierten und staatlich-rechtlichen Ebene operieren die islamistischen Rackets gar nicht. Darum aber von einem rein religiösen Judenhass zu sprechen, worin sich die Islamisten von den Nationalsozialisten sozusagen positiv unterscheiden würden, verkennt das Wesentliche, die Ausrichtung islamistischer Ideologie auf die physische Vernichtung der Juden, die an den Nationalsozialismus unmittelbar anschließt. Diese Ausrichtung auf die physische Vernichtung allein lehrt, dass die rassistische Festlegung auch dort am Werk ist, wo von Ungläubigen statt von Rasse gesprochen wird, dass hier vielmehr die frühen religiösen Formen des Judenhasses mit den eliminatorischen unmittelbar zusammenfallen. Die Selbstmordrackets wollen im Unterschied zum traditionellen Islam nur noch mit dem Tod missionieren. Darum jetzt noch einmal kurz zurück zum Ausgangspunkt in der Religion. Die Juden gelten dem Christentum als das Volk, das sich nicht mit dem sich selbst opfernden Jesus identifizieren wollte. Die emanzipierten Juden gelten der deutschen Nation als jene Individualisten, die sich auch dem Anspruch des Staats auf das Leben seiner Bürger entziehen. So viele Juden auch von den Freiheitskriegen gegen Napoleon bis zum Ersten Weltkrieg für Deutschland gefallen sind, diese in der religiösen Denkform eingebrannte Projektion konnte von solchen Tatsachen nicht korrigiert werden, bildete sie doch bereits das einheitsstiftende Prinzip der deutschen Nation. Der Deutsche, der sich opfert, wird, so heißt es in Fichtes Reden an die Nation, der Deutsche, der sich opfert, wird erst zum wahren Staatsbürger. Ich zitiere aus diesem Reden an die Nation: Das Leben bloß als Leben, als Fortsetzen des wechselnden Daseins hat für ihn, für den Deutschen, ja ohne dies nie Wert gehabt. Er hat es nur gewollt als Quelle des Dauernden. Aber diese Dauer verspricht ihm allein die selbstständige Fortdauer seiner Nation. Um diese zu retten, muss er sogar sterben wollen, damit diese lebe und er in ihr lebe, das einzige Leben, das er von je gemocht hat. In der Verweigerung des Opfers, die man den Juden immer unterstellte, sah man nicht zuletzt das Beweisstück, dass die Juden nicht konkrete Deutsche werden konnten, dass die Assimilation scheitern musste. Die Juden erfüllten nach ihrer politischen Emanzipation als einzige Gruppe in Europa diese Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politische Abstraktion, weil ihnen eben das Entscheidende abgesprochen wurde, das sie einzig zu konkreten Deutschen machen konnte, im Sinne von Fichtes Reden an die Nation, der Wille zum Opfer. Christentum und Islam hatten sich gerade in der Frage des Opfers vom Judentum abgespalten, in der Frage, den Opferkult am eigenen Leib und zugleich vergeistigt zu reaktivieren, im Christentum durch die Gestalt des Sohn Gottes, der sich opfert und dessen Opferung die christlichen Märtyrer und Asketen nacheifern, im Islam, der ja den Status von Jesus als Sohn Gottes nicht anerkennt, kehrt das Selbstopfer von Jesus unter anderem Namen wieder im Märtyrertod des Dschihad, der die sofortige Erlösung des sich Opfernden bringt und die Entwertung des irdischen Lebens voraussetzt. Die Schwäche der Juden, so äußerte sich vor kurzem die Hamas, die Schwäche der Juden bestehe darin, dass sie das Leben mehr als irgendwelche anderen Leute lieben und es vorziehen, nicht zu sterben. Die Märtyrer der Suicide Rackets und die Soldaten der Israel Defense Army, islamistische Selbstmordattentate und israelische Verteidigungspolitik markieren damit den äußersten Gegensatz und darin spitzt sich die Geschichte der politischen Gewalt zu. Während die einen die Erlösung für sich selbst wie für ihr Volk in der Vernichtung suchen, suchen die anderen nichts als das Schlimmste zu verhindern. Und das Schlimmste zu verhindern ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass einmal im Konkreten und Irdischen wirkliche Versöhnung möglich wäre. Im Rahmen von Radio Kontext 21 hörten Sie einen Vortrag von Gerhard Scheid zum Thema NGOs der Vernichtung, Suicide Bombing als neue Form des Antisemitismus, der auf einer Veranstaltung von Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft im November 2002 im Jüdischen Gemeindezentrum in Wien gehalten wurde. Von Gerhard Scheid sind zuletzt die Bücher Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus sowie Die Meister der Krise über den Zusammenhang von Vernichtung und Volkswohlstand im Saira Verlag erschienen. In der Zeitschrift Kontext 21 hat Scheid zuletzt in der Nummer 5 2001 einen Text mit dem Titel »Bilde dir bloß nichts ein – Bruchstücke zum Bildungsanarchismus« publiziert, der auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. Das von Scheid in seinem Vortrag erwähnte Buch von Matthias Künzel heißt »Dschihad und Judenhass – Der neue antijüdische Krieg« und ist ebenfalls im Saira Verlag erschienen. Die Gruppierung Café Kritik ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.